Deutschlandfunk Soundcheck. There's too many women and not enough wine. Too many poets and not enough rhyme. Too many glasses and not enough time. Draw all your own conclusions. Draw all your own conclusions. My old dog's a good old dog. My old man's a silly old sod. The human face is a terrible place. You lose your own examples. You lose your own examples. Hier ist immer noch der Soundcheck im Deutschlandfunk. Im Studio ist heute Günther Jansen und bis 3 Uhr bleibt unser Thema Procol Harum. Diese englische Band, die viel mehr gespielt, aufgenommen, veröffentlicht hat als nur A Whiter Shade of Pale. Diese Debütsingle von 1967, die sich bis heute zig Millionen Mal verkauft hat. Ich habe mal gelesen, Mitte der 90er Jahren waren es mal über 10 Millionen bereits. Eben zu Beginn dieser zweiten Stunde ein Ausschnitt aus ihrem Album Home von 1970, und zwar Your Own Choice. Matthew Fisher, der Organist, hatte nach dem dritten Album A Salty Dog die Band verlassen. Procol Harum wurden jetzt etwas einfacher, funkiger, wenn man so etwas überhaupt sagen kann bei ihnen. Der Gitarrist Robin Trower ist hörbarer mit seinem Instrument und manchmal auch als Sänger und Komponist. Nach dem nächsten Studioalbum 1971 war dann aber endgültig Schluss für ihn. Er verehrte Jimi Hendrix und für seine Art Musik war in einer Band wie Procol Harum einfach keine Ausdrucksmöglichkeit. Robin Trower gründete seine eigene Band und hatte Mitte der 70er Jahre besonders in den USA großen Erfolg mit seinem Trio. Das war eine Art Bluesrock der härteren Richtung, fast schon in Richtung Metal. Naja, ganz nicht. Also sagen wir Bluesrock, Hardrock. Schon bei dem Procol Harum-Konzert Ende 1971 im kanadischen Edmonton war Robin Trower nicht mehr dabei. Been well after 16 days. A mammoth task was set. Sacked the town rob the tower and steal the alphabet. Close the door and bar the gate. Keep the window. Around the houses, down dark alleys. daybreak washed with sands of gladness, rotting all it rotted clean. Windows beep out on their neighbors inside. Sides keep shouting on the trumpets roar. Angels hold the ocean in. Im Original auf dem vierten Procolarum-Album Home, hier live mit Chor und Orchester mit enthalten in dem Album In Concert with the Edmonton Symphony Orchestra. Das Stück Wailing Stories. Und nach dieser vollen klanglichen Breitseite jetzt viel reduzierter und auch anders instrumentiert, als wir es sonst meist von Procolarum her kennen. Robin Trower spielt akustische Gitarre. Er hat das Lied auch mitkomponiert, zusammen mit Gary Brooker. Der spielt Celesta. Das ist ein wie ein Klavier gespieltes Glockenspiel, also mit Tasten. Und BJ Wilson ist als Schlagzeuger gar nicht zu hören. Vom Album A Salty Dog hier das leichte Too Much Between Us. Sitting here with so much sea between us, I can't make it much more clear. There'll be no time for crying. We won't make it more than six. I could change my plea to guilty. Spot. though I know the night is fall and the sun sailed out to sea. I will wait here for the band to play the trumpet voluntary. With one foot on the seashore and the other in the sand, I will stand here plaiting daisies whilst you play the piano grand. Your bugle blew away the cobwebs from my ears, and for once I stood quite naked, ashamed I wept the tears which I tried to hide inside myself from me, I mean from you. Shame I found too painful, and the pain it only grew. Magdalene, my regal xenophone. Mit diesem kurzen Stück beginnt die zweite Seite von Shine On Brightly, Procol Harums Album von 1968, das zweite für die Band. Und ich werde gleich die gesamte restliche Seite 2 spielen. Das ist eine über 17-minütige zusammenhängende Suite, bestehend aus mehreren Vokal- und Instrumentalteilen. Texte wie immer von Keith Reed, die Musik stammt von Gary Brooker und auch mal von Matthew Fisher, der auch selbst mal als Sänger zu hören ist. Neben dem üblichen Instrumentarium, also Bass, Schlagzeug, E-Gitarre, Klavier und Orgel, gibt es auch Sitar und Koto zu hören. Koto, ein japanisches Saiteninstrument, sowie ganz am Ende ein Chor. Das Ganze heißt Inhaled Twas in I. Das sind einfach aneinandergereiht die Anfangswörter der einzelnen Vokalparts. Hier also wahrscheinlich ihr Opus Magnum Inhaled Twas in I von Procol Harum. In the darkness of the night, only occasionally relieved by glimpses of nirvana as seen through other people's windows, wallowing in a morass of self-despair, made only more painful by the knowledge that all I am is of my own making. When everything around me, even the kitchen ceiling, has collapsed and crumbled without warning, and I am left standing, alive and well, looking up and wondering why and wherefore. A time like this, which exists maybe only for me, but is nonetheless real. If I can communicate, then in the telling and the bearing of my soul, anything is gained. Even though the words which I use are pretentious and make you cringe with embarrassment. Let me remind you of the pilgrim who asked for an audience with the Dalai Lama. He was told that he must first spend 5 years contemplation. After the 5 years, he was ushered into the Dalai Lama's presence, who said, "Well, my son, do you wish to know? So the pilgrim said, I wish to know the meaning of life, Father. So the Dalai Lama smiled and said, well, my son, life is like a beanstalk, isn't it? By that which some despise, which some call fake and others lies, and somewhat small for one so tall, a doubting Thomas who would be? It's written plain for all to see, for one who I am with no more. It's hard at times, it's awful raw. They say that Jesus healed the sick and helped the poor, and those unsure believed his eyes. A strange disguise. Still write it down, it might be read. Nothing's better left unsaid. Only sometimes, still no doubt. It's hard to see, it all works out. Turning gray. the milk has finally curdled, and I've nothing left to say. When all my thoughts are spoken, save my last departing breath. Bring all my friends unto me, and I'll strangle them with words. In the autumn of my madness, which in coming won't be long. For the nights are now much darker, and the daylight's not so strong. And the things which I believed in are no longer quite enough. But I wallowed in my that I deserve. For the sin of self-indulgence, when the truth was writ quite clear, I must spend my life amongst the dead who spend their lives in fear. Some say that I'm a wise man. Some think that I'm a fool. It doesn't matter either way. I'll be a wise man. Teaching I'll be taught, for there's nothing hidden anywhere, it's all there to be sought. And so if you know anything, look close. Das war Inhaled, Twas in I. Es füllt fast die gesamte zweite LP-Seite von Shine On Brightly, Procol Harums Album aus dem Jahr 1968. Pete Townsend hat mal gesagt, das sei ein großer Einfluss bei der Entstehung der Rockoper Tommy seiner Band The Who gewesen. Wie auch immer, in jenen Jahren experimentierten ja viele Bands mit längeren Formaten, die nur im Zusammenhang mit den damals immer wichtiger werdenden Langspielplatten entstehen konnten. Kings, Small Faces, Pretty Things, Beatles, später dann die sogenannten Progressiven wie Emerson, Lake and Palmer, Van der Graaf Generator, Yes oder Genesis. Aber von dieser großen Form jetzt wieder zu einem einfachen Lied, dazu noch relativ kurz. Es geht um das Titelstück aus Procol Harums fünfter Studio-LP aus dem Jahr 1971, Broken Barricades. It was all once bright jewels, glittering sand. The oceans had ravished and strangled the land. Waste fills the temples, their daughters are born. The presses are empty, the editors torn. Thank you. reminder, the plight of our brother. Daily starvation, a diet of fruits, fed to the teeth with a barrage of you. Abgesehen von einer Reunion Anfang der 90er Jahre existierten Procol Harum von 1967 bis 1977. Ihr letztes Konzert gaben sie im Mai 1977 in New York. In dieser Zeit, 67 bis 77, veröffentlichten sie 10 Alben, 9 Studio- und ein Live-Album. Eben das war As Strong as Samson aus dem 74er Album Exotic Birds and Fruit. Nach dem Split der Band erschien 1979 ein erstes Soloalbum von Gary Brooker, 1982 und 85 folgten 2 weitere. Und aus letzterem, Echoes in the Night, spiele ich jetzt The Long Goodbye. Da ist fast alles so wie früher bei Procol Harum. Text Keith Reed, Musik gemeinsam von Gary Brooker und Matthew Fisher und auch BJ Wilson sitzt am Schlagzeug. The Long Goodbye. I know I've done my best, but that's no consolation. I suppose I should have guessed when I saw the invitation. You told me love was blind, but you were only joking. I know you've changed your mind, but I still keep on hoping. Head held high, eyes on the sky. I know I've got to be strong, and if I see you again, it will be as a friend with time for a long goodbye. You know I felt so bad when I left you at the station. It was the first time I had felt such desolation. It's been a long, long time, but I still can't forget you. And my friends all say, maybe I don't want to. Wie ein typisches Procol-Harum-Stück, The Long Goodbye, mitenthalten auf einem von mehreren Soloalben Gary Brookers, dem Sänger, Pianisten und Hauptstückeschreiber dieser englischen Band, die aus der Rhythm and Blues Coverband The Paramounts hervorgegangen ist, gleich mit ihrer Debütsingle A Whiter Shade of Pale einen Riesenhit feiern konnte und seitdem, Frühjahr 1967, von vielen nur mit diesem einen Stück in Verbindung gebracht wird. Im Laufe dieser zwei Stunden konnten wir uns mal wieder ein Bild davon machen, dass es bei Procol Harum aber viel mehr gibt zum Entdecken, Wiederentdecken oder einfach nur Wiederhören. Das war der Soundcheck für heute. Mit dem instrumentalen Schlussstück des ersten Procol Harum Albums geht diese Sendung zu Ende. Aus dem Studio in Köln verabschiedet sich Günther Jansen. Ich wünsche eine gute Nacht.